Einladen möchten wir Sie nun zu einer abenteuerlichen Expedition in die Welt des ewigen Eises. Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle erzählt in seiner bereits 1976 veröffentlichten Erzählung Der Polarforscher, deren Hörspielfassung wir Ihnen gleich vorstellen möchten, vom tragischen Scheitern einer Polarexpedition bei der Suche nach der Nordwestpassage. Ein amerikanischer Navy-Captain führt die Expedition an und er hat nicht weniger vor, als mit seinem Schiff und einer Handvoll Männer als heroischer Entdecker in die Weltgeschichte einzugehen. Doch alles kommt anders. Der ehrgeizige Captain hat keine Vorstellung von den Schrecken der Polarnacht, die ihn erwarten, und er weiß nichts von dem Eisberg, der sein Schiff am Ende zermalmen wird.